crocodile. Das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich einem Ei. Das nicht da schnappte ich mich frei. Und ich siege mir Lied mit Rammstein. Ich bin Stappi, das kleine Krokodil. Ab Stappi sagen uns, da wohnen wir halt schon hier. Ich schnapp, was ich schnappen kann. Sei Stapp, so ich hab so gut gar. Ich bin Stappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Ich bin Stappi, das kleine Krokodil. Ich schnappe gern, das ist mein Lieblingsspiel. Ich schleim mich aus die Mama ran und sieh dir, wie ich schnappen kann. Ich bin Stappi, das kleine Krokodil. Und von Schnappen, da krieg ich mich zu viel. Ich beiß da wie Gürschen Schwein. Und dann schlaf wie in eine Sparschein. Schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp, schn